Die sieben Stärken der Blockchain-Technologie. Stärken bedingen auch gleichzeitig Schwächen. Die Stärken einer Blockchain lassen sich in sieben Kategorien einteilen und bilden in den späteren Kapiteln auch die sieben großen Blockchain-Kategorien für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Darin finden sich natürlich Überlappungen, doch meist zielt eine Blockchain-Umsetzung hauptsächlich auf einen der Bereiche ab und nimmt die anderen Vorteile nebenbei mit. Die sieben Vorteile der Blockchain lauten: erstens Unveränderbarkeit, zweitens Privatsphäre, drittens Vertrauen, viertens Kompatibilität, fünftens Transparenz, sechstens Redundanz und siebtens Offenheit. Gehen wir nun auf jeden Punkt im Detail ein.